Kapitel 2, Übung A13. Lesen und hören Sie den folgenden Text. Wolfgang Amadeus Mozart. Kennen Sie Musik von Wolfgang Amadeus Mozart? Die Oper Die Zauberflöte vielleicht? Oder die Musik im Film Jenseits von Afrika? Manche Leute sagen, Mozart ist das größte Geschenk der österreichischen Kultur. Mit seiner Musik sinkt die Verbrechensrate und das schwere Leben wird leichter. Doch wer war Mozart und wie lebte er? Hier sind einige Stationen aus seinem Leben. Wolfgang Amadeus Mozart wurde 1756 in Salzburg geboren. Seine Eltern hatten insgesamt 7 Kinder. Nur 2 Kinder haben überlebt: Wolfgang und seine ältere Schwester Nannerl. Der ehrgeizige Vater Leopold unterrichtete die Kinder früh in Musik. Wolfgang war sehr begabt. Er war bald ein Kinderstar. Er spielte vor Kaiserin Maria Theresia und König George Klavier. Alle waren begeistert. Wolfgang reiste mit seiner Familie nach Amsterdam, Brüssel und Paris und gab dort mit großem Erfolg Konzerte. Nebenbei hat Wolfgang auch komponiert. Mit 11 Jahren hatte er schon 50 Musikstücke fertig. Mit 12 schrieb er seine erste Oper. 1770 konnte er in Mailand sein Operndebüt feiern. In den Opernhäusern war es früher wie heute auf dem Fußballplatz. Es gab verschiedene Fangruppen. Jede Gruppe hatte ihren Lieblingssänger oder ihre Lieblingssängerin mit Rufen unterstützt. Das war ein lauter Musikspaß. Und die Musik selbst musste gegen den Lärm der Zuschauer kämpfen. Die Opern von Mozart gewannen diesen Kampf. Heute hat die Oper ihren Zivilisierungsprozess abgeschlossen. Man darf nicht mehr rufen, nicht reden, nicht einmal husten. Von 1772 bis 1777 lebte Mozart in Salzburg. Er hatte eine feste Arbeit beim Erzbischof Hieronymus Colloredo. Nach dem Tod seiner Mutter 1778 in Paris ist Mozart 1781 nach Wien umgezogen. In Wien begann er seine Karriere als freier Künstler. Wien hatte zu dieser Zeit eine Oper, Theater und Konzerthallen. Es war eine Metropole der Musik. Seine Oper »Die Entführung aus dem Serail« war 1781 ein Bombenerfolg. 1782 heiratete Mozart Constanze Weber. Seinen Vater hat er zu seiner Hochzeit nicht eingeladen. Wolfgang und Constanze bekamen 6 Kinder. Nur 2 Kinder überlebten. Mozart verdiente mit seinen Opern viel Geld. Doch er trank viel und er verspielte sehr viel Geld. Seine Schulden waren oft größer als sein Einkommen. Zwischen 1787 und 1791 verlor das Publikum in Wien das Interesse an Mozarts Musik. Erst 1791 war er wieder erfolgreich. Seine letzte Oper war die Zauberflöte. Am 5. Dezember 1791 starb Wolfgang Amadeus Mozart an einer plötzlichen Krankheit in Wien.